ganz ruhig, sei ganz makellos. Vergiss und denk nicht dran. Verschweige deinen Angstzustand. Fang von vorne an. Arbeit hilft dir zu vergessen, zu verdrängen, was dich sticht. Der Lügenleben wird dich fressen, bis der Schädel bricht. Arbeit hilft dir gut zu lügen und ist weiß und rein. Du hörst sie nicht, die armen Geister, die nach Freiheit schreien. Sei ganz ruhig, sei ganz unbeschwert. Verdränge dein Gefühl. Dem Fenster raus. Denn draußen ist es kühl. Arbeit hilft dir zu vergessen, zu verdrängen, was dich sticht. Wenn Lügen leben, wird dich fressen, bis der Schädel bricht. Arbeit hilft dir gut zu lügen und ist weit und rein. Du hörst sie nicht, die armen Geister, die nach Freiheit schreien. Gibt es nicht. Es gibt nur den Verstand. Vergiss die Angst. Die Angst, die dich zerbricht. Den Tod, der stets verlangt. Zu vergessen, zu verdrängen, was dich sticht. Der Lügenleben wird dich pressen, bis der Schädel bricht. Arbeit hilft dir gut zu lügen und ist weit und klein. Du hörst sie nicht, die armen Geister, die nach Freiheit schreien. Arbeit hilft dir zu vergessen, zu verdrängen, was dich sticht. Der Lügenleben wird dich pressen, bis der Schädel bricht. Arbeit hilft dir gut zu lügen und bist weit und rein. Du hörst sie nicht, die armen Geister, die nach Freiheit schreien. Arbeit hilft dir zu vergessen und bist weit und rein. Du hörst sie nicht, die armen Geister, die